Kapitel 4. Mit einem stark schmerzenden Kopf wachte er wieder auf. Seine Hand tastete seinen Kopf ab. Eine Beule oder eine Wunde fand er jedoch nicht. Trotzdem hämmerte ungeheures Kopfweh in ihm. Er brauchte einige Sekunden, um einen klaren Kopf zu bekommen. Und dann erinnerte er sich wieder an den seltsamen Fremden, der ihn wohl angegriffen hatte. An mehr konnte er sich jedoch nicht erinnern. Erst jetzt realisierte er, wo er sich befand. Er war nicht mehr in dem Hotel, stattdessen an einem äußerst dunklen Ort. Seine Augen mussten sich erst einmal an das dunkle Licht gewöhnen, bis er bemerkte, dass er sich in einer engen Zelle befand. Kaum größer als 4 Quadratmeter mit Wänden aus dunklem Mauergestein, einer sehr notdürftigen Toilette und einer schmalen Holzpritsche zum Schlafen, abgetrennt durch Gitterstäbe von einem Gang. Moto ging einen Schritt näher an die Metallstangen. In dem Gang gab es noch eine ganze Reihe solcher Zellen. Kräftig rüttelte er an den daumendicken Stäben, doch es rührte sich rein gar nichts. »Verdammt, wo bin ich nur?«, fragte er sich und trat nochmal zu, doch die Metallstangen waren zu fest im Boden verankert. »Moto«, hörte er eine ihm bekannte Stimme fragen. Irgendwie war sie nur viel leiser und entfernter als normal. »Chino? Weißt du, was passiert ist?« »Nein, nur, dass wir in dieser scheiß Zelle gefangen sind«, regte sich Moto lautstark auf. »Das meine ich nicht«, kurz stockte er, als wenn er es selbst nicht verstehen konnte. »Wir sind getrennt, wie vorher.« »Getrennt?«, fragte er leise und konnte es kaum glauben. »Erst wenn man etwas vermisst, merkt man, wie sehr man es mochte.« »Mir geht's genauso«, antwortete Chino ihm aus der Nachbarzelle. Trauer überflutete Moto, als wenn jemand gestorben wäre. Obwohl Chino nicht tot war, war es aber, als wenn etwas in ihm gestorben war. Sein Kopf fühlte sich so unglaublich leer an, so leer, dass es ihm schon Angst bereitete. Angst vor der Einsamkeit. »Ist doch gut, jetzt bin ich wieder ein Einzelner, ein Individuum«, versuchte er sich einzureden, doch sein Herz war da ganz anderer Ansicht. Es vermisste Chinos geistige Anwesenheit, eine Verbindung von solch einer Tiefe, dass selbst die Liebe dagegen lächerlich erschien. »Ich glaube, da kommt jemand«, unterbrach Chino die bis dahin anhaltende Stille. Moto horchte, und tatsächlich näherten sich metallisch klingende Schritte. Sie kamen näher und näher, bis vor seiner Zelle ein 3 Meter hoher Mann stand. Es zog wie ein Blitz durch ihn, als er es wiedererkannte. Es handelte sich um den Fremden, der ihn wahrscheinlich auch hierher gebracht hatte. Doch jetzt, da er ihn nun sehen konnte, war er sich nicht einmal mehr sicher, ob es sich überhaupt um ein lebendiges Lebewesen handelte. Das Gesicht schien starr zu sein, und das Licht der Lampe über ihn brachte seine Haut zum Schimmern. Ein matter Glanz, wie er ihn nur von Metall kannte. Die rubinroten Augen waren wirklich nur 2 Edelsteine, und das vermeintliche Gewand war nicht mehr als eine bloße Hülle. Er konnte es kaum fassen, vor ihm stand eine Maschine, ein mechanischer Mann, wie er ihn nannte. »Wer bist du?«, fragte Moto, doch er bekam keine Antwort. Der Roboter kam der Zelle einen Schritt näher und umfasste mit seiner großen Hand einen der Gitterstäbe, worauf der glühend im Erdboden verschwand. Dies wiederholte er noch einige Male, bis genügend Platz für ihn war und er die Zelle betreten konnte. Moto wich vorsichtig zurück, bis er mit dem Rücken an das kalte Mauergestein stieß. »Lass mich in Ruhe, du Maschine«, bedrohte er den Fremdartigen, bewusst, dass ihm dies nichts nützen wird. Mit einer unglaublichen Kraft packte er Moto am Arm. Kälte breitete sich wie ein Schock von seinen Armen durch den ganzen Organismus aus. Er schauderte, die Hand des Fremden war tot und eiskalt. Zudem veränderte die Berührung etwas in ihm. Er fühlte keine Angst mehr, keine Panik, eigentlich fühlte er überhaupt nichts mehr. Außer einer immer größer werdenden, lähmenden Leere, die ihn drohte aufzufressen, zu verschlingen und auszulöschen. Mit aller Kraft kämpfte er gegen dieses Gefühl an, aber kaum konnte er noch reagieren, als die Maschine ihn hinaus den Gang entlang zerrte. Einige Minuten war es her, dass man Moto geholt hatte. Verängstigt kauerte Chino in seiner Zelle und stellte sich jede Menge Fragen. Fragen, die ihn nicht einmal seine Weisheit dank seines hohen Alters beantworten konnten. Einfache Fragen. Wo bin ich? Was haben die mit Moto angestellt? Wer sind die? Sind das überhaupt mehrere? Es war grausam für ihn, so viel nicht zu wissen, da er sonst auch immer alles wusste und eher der Lehrer anstatt der Schüler war. Aber jetzt sehnte er sich nach einem, der ihn alles erklären würde. Plötzlich hob er seinen Kopf an. Er hatte wieder einmal Schritte gehört, schleichender und nicht so laut wie die ersten. Hastig stand er auf und nahm Haltung an. Er wollte seinen Entführer Stärke zeigen. Keineswegs wollte er seine Würde, seine Ehre sich nehmen lassen. Eher würde er den Tod wählen, denn es war das Einzige, was ihm noch geblieben war. Eine Gestalt machte vor der Zelle Halt. Keine Maschine, sondern ein alter Mann mit glatten, weißen Haaren, die fast schon auf dem Boden schliffen. Eine dicke, verschrumpelte Nase, blasse, graue Augen und das mit breiten Falten durchwachsene Gesicht schienen an ihn uralt wirken zu lassen. Er hatte schon einen kleinen Buckel und stützte sich auf einen Krückstock ab. »Was soll ich nur mit dir machen?« krächzte der Alte auf den Boden starrend. Hino kam mit gerader Haltung näher an die Gitterstäbe, bis er sie berühren konnte. »Wer sind Sie?« »Sei gefälligst nicht so unhöflich. Zuerst verratest du mir deinen.« »Wie hast du das mit mir gemacht? Wem gehörte dieser Körper?« »Dies ist völlig bedeutungslos. Glaube mir, er wird dir nicht vermissen.« »Was soll das heißen? Hast du ihn umgebracht?« »Er war ein Individuum, welches das Leben nicht liebte, sondern hasste. Mehr musst du nicht wissen.« »Ich dachte, du würdest mir danken. Ohne meine Hilfe wärst du immer noch in diesen jungen Spund gefangen. Aber jetzt verrate mir deinen Namen, sonst muss ich noch denken, dass es ein Fehler war.« »Hino, ein Großmagier, Ex-Großmagier«, verbesserte er sich. Da fing der Alte aus heiterem Himmel lautstark zu lachen an. »Ha, ist ja lächerlich«, sprach er, als er sich wieder einkriegte. Hino war empört, war verärgert, und wären die Gitterstäbe nicht da, würde er gleich auf ihn losstürmen, um ihn den Hals umzudrehen. Noch nie war er so in seiner Ehre gekränkt worden. »Hey, mach dich nicht über mich lustig, komm doch rein und kämpf mit mir, wenn du dich traust, gegen einen Großmagier anzutreten«, bläffte er. »Ihr assimiliert die Mana eines ganzen Planeten, nur um euren eigenen schwachen Mana-Spiegel zu verstärken. Und obwohl ihr dies erst nach Jahrzehnten beherrschen könnt, nennt ihr euch Magier. Ihr seid schwach. Selbst ihr ach so tollen Großmagier. Du und deine Freunde, ihr seid nicht mehr als ein Parasit. Ich zeige dir gleich mal, was ein Parasit alles kann.« Moto war immer noch nicht in der Lage, sich zu bewegen. Er wollte sich wehren, doch nichts tat sich. Seine Arme und Beine bewegten sich nicht. Und irgendwie erschien ihm alles blass und verzerrt, als wäre er in einem Traum. Doch die nackte Realität war es, dass er von dem Roboter durch mehrere Gänge und Räume geschliffen worden war. Allesamt mit schier endlos vielen Bücherregalen, Alchemietischen und vielen anderen mysteriösen Gerätschaften, welchen Nutzen Moto sich niemals vorstellen könnte, vollgestellt. Endlich machte der Roboter vor einem 10 Meter hohen, aus zwei Flügeltüren bestehenden Tor Halt. Mit seiner freien Hand schob er einen der Flügel auf, was ihm sichtbar Mühe machte, und schleifte Moto in einen großen Saal hinein. Dort ließ er ihn einfach auf dem Boden liegen und marschierte weiter zu einem kreisrunden Esstisch. Erst zuckte er nur mit den Fingern, bis er sich dann mit wackeligen Armen hochstemmte. Immer noch war er benommen. Seine Beine fühlten sich an, als wenn sie aus Gummi beständen. Im Gegensatz zu dem Rest des Komplexes war der nackte Mauerstein von großflächigen, bunt bestickten Wandteppichen verdeckt. Das Licht der vielen goldfarbigen Kronleuchter erzeugte eine gemütliche Atmosphäre. In einem verzierten Kamin loderte und knisterte ein Feuer vor sich hin. Aber außer dem großen Esstisch war der Festsaal jedoch leer. Motos Aufmerksamkeit lag immer noch bei dem Roboter. Sein Blick klebte förmlich an diesen. Der bewegte sich keinen einzigen Zentimeter, sein Blick starr nach vorne gerichtet. Langsam näherte Moto sich ihm und als der Roboter immer noch nicht reagierte, wischte er mit seiner Hand vor dessen Augen in der Luft hin und her. Die dann folgende Reaktion hatte Moto dermaßen erschreckt, dass er einen großen Satz nach hinten gesprungen war. »Meister sagen, hier essen«, hatte er mit einer kalten, mechanisch klingenden Stimme gesagt und zeigte dann auf den Tisch neben sich. »Ihr könnt ja sprechen«, erwiderte er, doch der Roboter reagierte wiederum nicht. »Seltsames Wesen«, dachte er, als er sich an den reichlich gedeckten Tisch setzte. Er hatte seit Tagen nichts Richtiges gegessen und war völlig ausgehungert. Mehrere Male stellte er mit vollem Mund ein paar Fragen, doch auch diesmal bekam er keine Antwort. »Was hast du mit Moto angestellt?«, fragte Hino und versuchte so nebenbei noch ein wenig Zeit zu gewinnen. Sein neuer Körper war völlig anders, viel jünger und schwächer. Außerdem war das Zaubern ohne Mana für ihn schier unmöglich. Es gab nur noch eine Möglichkeit. Er musste fliehen. Er stellte eine Gefahr für den Pfad dar. Also muss ich ihn eliminieren. »Du Schwein, du tickst ja nicht mehr ganz richtig.« »Ah, du machst dir ja richtig Sorgen. Keine Angst. Es wird keinen Schmerz geben. Vorher bekommt er sogar noch ein gutes Essen. Eine Henkersmahlzeit, sozusagen. Ich schätze aber mal, dass es dir völlig egal ist, wenn ich dir sage, dass es mir wirklich leid tut. Ich habe nach einem anderen Weg gesucht, aber dies ist der einzig ungefährliche.« »Du redest in Rätseln.« »Ist egal. Du wirst ja ebenfalls jetzt sterben. Mach dein letztes Gebet, Magier. Mal sehen, ob dein Gott dir hilft, sagte der Alte und umfasste die Gitterstäbe. Hino wartete gespannt wie ein Flitzebogen, um dann im richtigen Moment aus der Zelle an dem Alten vorbeizurennen. Er rannte so schnell, wie ihn seine jungen Füße tragen konnten. Immer den Zellenblock entlang, in die Richtung, in die man Moto geschleppt hatte. Mühsam drückte er die Flügeltüren auf, sauste hindurch und betrat den nächsten Raum. Zwischen den sich bis zur Decke erstreckenden Bücherregalen raste er zum nächsten Tor und zum übernächsten. Kurz drehte er sich um, niemand war zu sehen. Hab ich ihn abgehängt? Nach kurzem Zögern schloss er dies jedoch aus. Der folgende Raum war ein bisschen kleiner als die restlichen. Die Bücherregale waren hier an der Wand aufgestellt und in der Mitte war auf einem Podest ein blutiger Seziertisch. Aus der Halle führten vier weitere dieser Flügeltüren hinaus und Hino entschied sich nicht schnell genug. Er drückte die Flügeltüren hinter sich wieder zu und schob ein Bücherregal hervor. Er hoffte, dies wird den Alten ein bisschen beschäftigen, aber plötzlich huschte etwas durch das Bücherregal links von ihm. Bücher wirbelten durch die Luft und fast wäre das gesamte Regal umgekippt. Dann sah er es. Es wirkte wie ein hell leuchtender Geist, der durch den Raum raste und ruckartig stehen blieb. Doch beim genaueren Hinsehen konnte man klar die Konturen des Alten erkennen. Eine Sekunde später verschwand das Leuchten und tatsächlich stand der alte Mann ein paar Meter neben ihm. Ehe Hino auch nur einen Ton von sich geben konnte, schallte ein lautes Lachen durch den Raum und im nächsten Augenblick zuckten tödliche Blitze durch die Luft. In letzter Sekunde sprang Hino zur Seite und konnte gerade so noch eine Explosion ausweichen. Er wurde zu Boden gerissen, rappelte sich aber sofort wieder auf und rannte zu der nächstgelegenen Tür. Gerade hatte er sich den Wanz so richtig vollgeschlagen und fragte mit noch immer vollem Mund, ob sich Sira ebenfalls hier befinde. Doch wie immer bekam er keinerlei Auskunft. Seltsames Ding, antwortet nicht, sagt nichts und tut auch nichts. Es scheint, als wenn es von jemandem gesteuert wird. Vielleicht sollte ich einfach aufstehen und weggehen, wenn ich Glück habe? Zu einem weiteren klaren Gedanken war er jetzt jedoch nicht mehr fähig, da fast schon explosionsartig eine der Flügeltüren aufgestoßen wurde. Ein etwas jüngerer Mann mit kurzen pinken Haaren stürmte in den Festsaal hinein. Motorjo? Fragte der nach Luft ächzende Mann. Ich bin's, Hino. Wie schön, du konntest... Keine Zeit. Hinter mir ist so ein Ehrer, der sich in einen Geist oder irgend sowas verwandeln kann. Unterbrach Hino ihn und brach daraufhin auf die Knie zusammen. Von dem über einen Kilometer langen Sprint und vor allem von den vielen schweren Türen war er völlig ausgelaucht. Nicht im geringsten konnte er noch etwas tun, als die leuchtende Gestalt durch die Wand raste. Mit so einer Wucht, dass die dünnen Nägel den Wandteppich nicht mehr halten konnten und er umhergewirbelt wurde. Muto traute seinen Augen nicht, als er sah, wie sich der Geist wieder in den alten Knacker verwandelte. Nur eins wurde ihm in diesem Augenblick besonders klar, dass weder er selbst noch Hino annähernd eine Chance hätten. Ihr dürft doch nicht einfach weglaufen, oh großer Magier, ermahnte er Hino, als wenn er ein kleines Kind erziehen würde. Er genoss seine Macht sichtlich, lachte auch gleich erneut los, bis seine Miene ruckartig wieder ernster wurde. Ihr könnt mich nicht verstehen. Wie solltet ihr auch? Dann erklär's uns doch, fuhr Hino den Alten schroff an. Das versteht ihr sowieso nicht. Motojo ist eine Anomalie. Und wenn ich ihn nicht aufhalte, wird er das Ende dieser Ära einleiten. Ich verstehe kein Wort. Wie soll ich die Welt zerstören? Ich habe doch gesagt, ihr werdet mich nicht verstehen. Denkt doch mal nach. Der Goras, die Tratze. Beschwörung? Nein. Aber plötzlich fügten sich ein paar Puzzleteile in seinem Kopf zusammen. Der Goras, er kam genau, als ich so wütend wurde. Aber dieses Schleimmonster im Hotel, es muss im Schlaf erschienen sein. Und deswegen hat er sich auch so seltsam verhalten. Es muss meine Gefühle wieder gespiegelt haben. Das heißt aber auch, dass es nie einen Magier gab. Ich war der Magier, aber... Aber ich habe außer den zwei Beschwörten noch nie zuvor solch ein Wesen gesehen. Geschweige denn beschwört, fragte er lautstark. Es war die Vernichtung deines Dorfes. Erst dieser starke seelische Schmerz konnte in dir etwas wecken. Man könnte es eine versteckte Fähigkeit nennen, antwortete er kichernd. Moment, was weißt du über mein Dorf? Woher weißt du das eigentlich alles? Ach, ich weiß alles. Naja, ich beobachte, analysiere, exploriere und studiere. Man könnte sagen, ich bin allwissend. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Naja, es war ein Fehler der Technologen. Ein Waffentest und falsche Koordinaten. Ein Fehler? Mein ganzes Leben ist zerstört, meine Mutter und Schwester tot. Es ist Ironie des Schicksals, dass du diese Eigenschaft teilen wirst. Ey, warte, nur weil ich zaubern kann, reicht das doch lange nicht, die Welt zu vernichten. Nein, ein Goros ist schon ungeheuer stark. Aber er ist nichts im Vergleich zu weitaus schlimmeren und noch mächtigeren Kreaturen. Außerdem ist es bei dir anders. Du kannst nicht zaubern. Du kannst diese Macht nicht steuern. Sie ist völlig von deinen Gefühlen abhängig. Und wer weiß, ein Blorak wäre bestimmt das Ende dieser Epoche und nicht der Welt. Das Leben beginnt irgendwann von Neuem. Das kann man nicht vernichten. Aber genug jetzt gesappelt. Bereite dich auf den Tod vor, drohte er und machte sich zum Angriff bereit. Moto wollte aber nicht so einfach aufgeben, suchte voller Verzweiflung nach einer Lösung, fand aber keine. Das Einzige, was in ihm noch blieb, war seine Würde, seine Ehre aufzugeben und hilflos ums Leben zu betteln. Es muss doch einen anderen Weg geben, niemand muss hier sterben, ich flehe sie an, bitte! Flehte er und ging vor Unterwürfigkeit auf die Knie. Du hängst aber an deinem Leben. Die andere Lösung wird dir aber auch nicht gefallen. Du wärst ein Gefangener auf ewigen Zeiten. Naja, bis du stirbst. Beide Möglichkeiten laufen auf dasselbe hinaus. Die erste geht nur wesentlich schneller. Und warum noch jahrelang herumquälen? Herumquälen? Ich nenne es Leben. Wie auch immer. Naja, meinen Diener kennst du ja schon. Wenn er dich berührt, unterdrückt er jede Emotion für ungefähr 10 Stunden, erklärte er. Was für ein Verrückter. Es war doch klar, dass ich lieber lebe, als sterbe, dachte Moto, als er von dem Roboter in seine neue Zelle geleitet wurde. Es war ein kleiner rechteckiger Raum, ohne Fenster. Nicht sehr groß, aber für ihn geräumig genug. Am hinteren Ende stand ein wunderbar weiches Doppelbett. Links und rechts waren jeweils ein mit Papier und Büchern zugestellter Schreibtisch. Die Wände waren hier ebenfalls voller Wandteppichen, in dem gleichen Muster wie die fein säuberlich gefaltete Bettdecke. Der Roboter schloss die Tür wieder hinter sich und Moto wanderte erst ein paar Schritte umher, setzte sich vor einen der Schreibtische und wälzte gelangweilt in ein paar der Wälzer herum. Es schien selbst geschrieben zu sein, aber die Schrift war in einer für ihn unbekannten Sprache. Er blätterte ein paar Seiten umher, als er auf einen Holzschnitt stieß. Es war das Bild eines Goros. Am unteren Rand des Holzschnittes war eine rote Zahl vermerkt, eine 4. Als er ein paar Seiten weiter blätterte, stieß er erneut auf solch ein Bild, diesmal von einer Tratze. Er guckte wieder in die Ecke und sah eine rote 2. Noch ein paar Seiten weiter war eine riesige Echse zu sehen. Er bemerkte noch die 9, da ging die Tür hinter ihm wieder auf. Moto! Rief die völlig aufgeregte Sira und umarmte ihn. Nun lag er mit Sira auf der flauschigen Bettdecke. Einige Stunden hatte es gedauert, bis er ihr alles erzählt und erklärt hatte. Vor allem die Verschmelzung mit Hino und dass er die Welt vernichten könnte. Wollte und konnte sie ihm einfach nicht abnehmen. Und er wahrscheinlich noch viel weniger. Dann wichen sie vom Thema ab, sprachen und lachten viel über die Vergangenheit. Sira stützte ihren Kopf auf den Händen ab und je mehr Moto mit ihr sprach, desto mehr verlor er sich in ihren ozeanblauen Augen. Die Umwelt um ihn herum hörte auf zu existieren, bis es für sie nur noch sie beide gab. Ein leises Puffen war zu hören. Zwar sehr leise, fast schon lautlos, trotzdem laut genug, dass beide vor Schreck aufgesprungen waren. Verdutzt und völlig perplex starrten sie auf ein winziges Wollknäuel, welches wie von Geisterhand neben ihnen auf der Bettdecke lag. Erst als sie es genauer betrachteten, bemerkten sie, dass das Knäuel sich bewegte. Mit 6 spinnenartigen Füßchen trottelte es zu Sira hin, guckte sie mit seinen 6 Kolleraugen an und mit seiner dünnen Schnauze, die eher wie ein starrer Rüssel wirkte, machte es die Mundbewegung eines Fisches. Was ist das, Moto? Ich habe keinen blassen Schimmer. Das warst auch du. Das heißt, es war die Wahrheit. Natürlich war es die Wahrheit, aber eigentlich dürfte dir das nicht passieren. Die 10 Stunden sind noch nicht annähernd um. Ich bin doch nicht blind, rief sie empört. Du warst doch hin und weg von mir. Sowas spüre ich einfach, sprach sie und beugte sich zu dem winzigen etwas hinunter. Also ich, naja. Eigentlich ist es richtig süß, rief Sira anmutig. Ein Gefühl von Ruhe, Gelassenheit und eine große Liebenswürdigkeit dem Wollknäuel gegenüber stellte sich ein. Es sieht ein bisschen seltsam aus. Diese Augen und diese Nase. Und vor allem dieser Blick, es ist so putzig. Vorsichtig strich sie über das kuschelige Fell und bei jeder Streicheleinheit gab es ein leises Surren von sich, was Sira völlig in Ekstase versetzte. Moto beobachtete sie dabei, aber seine Aufmerksamkeit lag mehr bei den Gedanken. Habe ich es wirklich gerufen? Sonst waren diese Viecher immer ganz anders. Und warum kann ich es nicht steuern und warum können die Magier das? Ein starker seelischer Schmerz, wiederholte er die Worte des Alten, als ihm das Buch wieder einfiel. Er stand auf, um nachzuschauen, doch als er vom Bett klettern wollte, fingen die Wände an zu verblassen, zu verschwimmen und dann sich ganz aufzulösen. Was denn jetzt los? Wunderte er sich und dachte schon, er spinne, als das kleine Wollknäuel plötzlich ein lautes, langanhaltendes Piepen von sich gab. Sein Blick wanderte zu Sira hinüber, Sie saß wie versteinert auf dem Bett und das kleine Knäuel schwebte ein paar Zentimeter über ihrer Handfläche. Wie aus dem Nichts baute sich im Motor herum eine leicht schimmernde Sphäre auf, eine Blase, hauchdünn wie eine Seifenblase, trotzdem fest wie Stahl, sodass er keinerlei Möglichkeit hatte, etwas dagegen zu tun.